C. Die angebliche Uneinigkeit im Synedrium über das Vorgehen gegen die Apostel. Diese Uneinigkeit wird von den Theologen besonders unterstrichen, um zu erklären, warum die Gemeinde sich in der ersten Zeit ziemlich unbehindert ausbreiten konnte. Nach Darstellung der Apostelgeschichte war es lediglich oder doch in allererster Linie die Partei der mit den Hohepriestern eng zusammengehenden Sadduzäer, die sich als Verfolger der Apostel betätigten. Und zwar deshalb, weil die Sadduzäer Leugner der Auferstehung waren und daher natürlich Anstoß nehmen mussten an der Behauptung, der Mensch Jesus sei vom Tode auferstanden. Da andererseits die Pharisäer an eine Auferstehung glaubten, so demonstriert der Verfasser der Apostelgeschichte weiter, konnten diese Juden eigentlich die Verkündung der Jünger Jesu nicht strafbar finden, weshalb ja auch ein hervorragendes Mitglied der Pharisäerpartei, Gamaliel, in einer Gerichtssitzung den Rat erteilte, nicht mit Gewalt vorzugehen, sondern die Christenbewegung zu dulden und den schließlichen Ausgang Jahwe zu überlassen. Hierzu äußerte sich schon Weizsäcker wie folgt: Die Pharisäer können nicht die Christengemeinde begünstigt haben. Wir müssten unsere ganze beste evangelische Überlieferung aufgeben, wenn wir vergessen wollten, dass sie die eigentlichen Gegner Jesu und seiner Sache gewesen waren. Wie sollte sich dies mit einem Schlage geändert haben? Mögen die Apostel noch so vorwurfsfrei sich gehalten haben den Aufforderungen des Gesetzes gegenüber, so konnten die Pharisäer es nicht ertragen, dass nun öffentlich der Name des eben erst Gekreuzigten aufgerichtet wurde. Man sieht mit Genugtuung, wie Weizsäcker die papiernen Tatsachen der Apostelgeschichte im Lichte der Wirklichkeit untersucht und kühn genug ist, die Konsequenzen zu ziehen. Ist schon ein so plötzlicher, nach kaum Jahresfrist erfolgter und totaler Umschwung, wie er bei den Pharisäern erfolgt sein soll, an sich höchst unwahrscheinlich, weil in diesem Falle keine zureichende Ursache ersichtlich ist, so wird die Unwahrscheinlichkeit vollends zur Unmöglichkeit, wenn man sich folgende Punkte klar macht. Mochten die Pharisäer auch an die Auferstehung glauben, viele Juden glaubten an eine Auferstehung am jüngsten Tage, so lag in solchem Glauben noch keineswegs die Zubilligung, dass ein angeblich schon jetzt vom Tode Auferstandener nicht etwa anspruchslos im Sinne religiöser Forderungen auf Erden weiterlebe, sondern von Jahwe zum Weltheiland in den Himmel erhöht sei. Die Verkündigung der Jünger bestand eben nicht nur in der Aussage der einfachen Auferstehung, sondern enthielt darüber hinaus noch allerlei Behauptungen, wie die Erhöhung zur Rechten Jahwes, die den Pharisäern genauso gotteslästerlich klingen musste wie den Sadduzäern. Ausschlaggebend bleibt aber ein anderer Umstand. Dass nämlich den Jüngern im vorliegenden Falle der geforderte Beweis der angeblich erfolgten Auferstehung Jesu kläglich missglückt war. Daher entfiel auch für die Pharisäer jeder Grund, lediglich auf leere Behauptungen hin ihren allgemeinen Auferstehungsglauben auf diesen unbewiesenen Spezialfall zu übertragen, der außerdem noch durch die Erhöhung peinliche Komplikationen aufwies. Im wirklichen Leben wären sich selbstverständlich Pharisäer und Sadduzäer und alle Juden darin einig gewesen, dass die behauptete Rangerhöhung des hingerichteten Menschen Jesu zum Heiland der Welt die denkbar ärgste Gotteslästerung bedeutete und dass dementsprechend ohne Verzug gegen die Lästerer vorgegangen werden müsste. Überdies wissen wir geschichtlich, dass gerade ein Pharisäer, nämlich Saulus Paulus, der erbittertste Feind der Christen war, die er überall in ihren Häusern aufstöberte, um sie dem Gericht auszuliefern. Wenn von den Theologen gern angeführt wird, die gesetzeseifrigen Pharisäer hätten den Christen Sympathien entgegengebracht, weil diese nach Jesu Tode ebenfalls eifrige Gesetzesanhänger gewesen wären, so erledigt sich diese Erklärung sehr rasch mit dem Hinweis auf die Ausführungen des vorhergehenden Abschnittes. Auch die Pharisäer hätten die Jünger für Simulanten gehalten. Im wirklichen Leben hätte man den Jüngern auch gar keine Zeit gelassen, sich als Christen in Gesetzestreue hervorzutun. Im wirklichen Leben wären sich natürlich auch die Pharisäer klar darüber gewesen, dass sie mit einer Duldung der christlichen Bewegung selbst die Axt an ihre Gesetzesreligion gelegt hätten. Wenn nur der Glaube an den erhöhten Herrn vor ewiger Verdammnis retten konnte, was bedeutete dann im Grunde genommen noch das Halten der übervielen Gesetzesvorschriften? Der Umstand, dass der Hohe Rat aus Furcht vor dem Volke nicht gewagt habe, gegen die Apostel hart einzuschreiten. Die Konzeption der Apostelgeschichte stellte die Fälscher vor folgende dichterische Aufgabe: verständlich zu machen, wie es möglich sei, dass trotz der Katastrophe Jesu, dessen Jünger unter den Augen der Feinde die ärgerniserregende Christusbotschaft verkünden und fast unangefochten eine rasch wachsende Gemeinde gründen konnten. Das Resultat langen Nachdenkens ist recht kläglich ausgefallen. Aber zur Entschuldigung der Dichter muss gesagt werden, dass überhaupt niemand imstande ist, die vorliegende Aufgabe psychologisch glaubwürdig zu lösen. Es fiel den Fälschern nichts Besseres ein, als ihre Maschinerie mit der Proklamierung einer allgemeinen totalen Geistes- und Charaktermetamorphose der am Drama beteiligten Personen in Gang zu setzen. Erstens ließ man die Jünger sich über Nacht von gesetzesfreien in gesetzesstrenge Menschen verwandeln. Zweitens müssen es sich die Pharisäer gefallen lassen, ebenfalls von heute auf morgen eine Verwandlung von erbitterndsten Feinden in nachsichtige Beurteiler der Jesus-Sache durchzumachen. Und drittens bleibt auch dem ganzen Volk nichts übrig, als an dem allgemeinen Stimmungsumschwung zugunsten der Apostel teilzunehmen. Man braucht nun solchen totalen Umschwung gemäß der dichterischen Suggestion nur gläubig hinzunehmen und siehe da, die Maschinerie scheint tatsächlich zu funktionieren. Nur zum Nachdenken darf man nicht kommen. Nur zu einer Begutachtung der künstlich gezimmerten Psychologie der handelnden Personen im Lichte des wirklichen Lebens darf man sich nicht entschließen. Sonst durchschaut man die Sache. Zwei Verwandlungen haben wir bereits als dichterische Mache erkannt. Es bleibt noch übrig, auch die dritte Metamorphose als psychologisches Kunstprodukt zu entlarven. Der Stimmungsumschwung des Volkes wird gar nicht ungeschickt erklärt als hervorgerufen durch das hohe Ansehen und die Verehrung, welche die Apostel ihrer zahlreichen Wunderheilungen wegen überall genossen. Als reiner Historiker will ich wiederum einmal voraussetzen, jene Männer hätten wirklich Wunder tun können. Welches war nun beim jüdischen Volke der Erfolg solcher Krafttaten? Die Apostelgeschichte versichert, die Wunder hätten solchen Eindruck gemacht, dass man die Wundertäter allenthalben im Volke mit Liebe und Verehrung überhäufte. Bei den Aposteln soll das wirklich und wahrhaftig der Fall gewesen sein. Merkwürdig. Denn wir können es geschichtlich beweisen, dass sich die Leute in Jerusalem aus solchen Wundern nichts, gar nichts machten, dass sie über die größten Wunder gleichgültig hinwegsehen konnten, als bemerkten sie nichts Besonderes. Diese Juden in Jerusalem konnten die größten Wunder so kalt lassen, dass sie, wie jedermann aus den Evangelien weiß, bei einer sehr bekannten Gelegenheit ihr Kreuzige riefen, obwohl es sich um Jesus handelte, der doch wirklich mit allergrößten Wundertaten nicht sparsam gewesen war. So waren sie nun einmal die Jerusalemer. Da konnte einer herkommen, Hunderte von unheilbar Kranken gesund machen, sogar Tote wieder auferwecken, wenn dieser wunderbare Mann sich einfallen ließ, das heilige Gesetz und Jahwe, den Allmächtigen, anzutasten oder gar zu lästern, dann war es trotz aller seiner großartigen Krafttaten um ihn geschehen. Dann schlug man ihn trotz seiner Verdienste ans Kreuz. Und, was uns sogar die Apostelgeschichte an einer Stelle recht unfreiwillig verraten muss, Stephanus war ebenfalls ein großer Wundertäter. Seine Taten standen denen des Petrus und der anderen Apostel durchaus nicht nach. Aber sonderbar, das Volk zu Jerusalem zuckte nur die Achseln darüber und blieb völlig unbeeindruckt. Als nämlich dieser Stephanus eines Tages missbilligende Worte über Gesetz und Tempel verlauten ließ, wurde er, trotz all seiner Wundertaten, von der empörten Volksmenge gesteinigt. Gerade an dem Stephanus-Beispiel haben wir also den geschichtlichen Beleg, wie mühelos das Volk von seinen jüdischen Führern gegen die Christen aufzuhetzen war, denn es brach damals eine allgemeine Christenverfolgung in Jerusalem los.